NDR 4. Sie hören nun das Feature. Geräusche im Innenohr. Etwa 1 Million Menschen leiden unter dieser Erkrankung, schätzt die Deutsche Tinnitusliga. Der Autor schildert in der nun folgenden Sendung den oft verheerenden Einfluss der Innenohrgeräusche auf das Privatleben der Geplagten. Nadel in meinem Kopf. Tinnitus. Volksleiden im Lärmzeitalter. Ein Feature im Selbstversuch. Von Helmut Kopetzky. Frau Pizza, für Jessica Wolf, Schalter 16, bitte. Herr Armin Bernd, Schalter 9, bitte. Bitte zur HNO im 4. Stock, Aufzüge 19 und 20. Der Patient berichtet über beidseitigen fluktuierenden, jedoch permanenten Tinnitus, seit einem knappen Jahr bestehend. Der Patient klagt weiter über seit längerem bestehende Halswirbelsäulenbeschwerden, die kurz vor dem Beginn des Tinnitus vom Orthopäden durch Streckungen behandelt wurden. Vorstellung in der HNO-Ambulanz, dann wieder Vorstellung. Gut, dann erzählen Sie doch mal, warum Sie bei uns sind heute. Tja, Ohrengeräusche. Ziemlich lange schon, also soweit ich das gehört habe, schon zu lange. Mhm, wie lange? Das heißt ein Dreivierteljahr ungefähr. Mhm, auf welcher Seite? Auf beiden. Auf beiden Seiten. Es wechselt manchmal in der Intensität, manchmal mehr links, manchmal mehr rechts. Mhm. Aber grundsätzlich besteht das immer oder kommt es immer. Und geht es? Können Sie das denn ausdrücken, wie sich das anhört? Ist das so ein Pfeifen, Brummen, ein Summen, ja, ein Piepen? Ja, ein Rauschen. Ein Rauschen. Ein hohes, manchmal schrilles Rauschen. Hören Sie das hier hinter dem Ohr oder vor dem Ohr lauter? Vor dem Ohr, deutlich. Gut, also das Trommelfell sieht reizlos aus, ist auch intakt, wunderbar. Jawohl, knackt es in beiden Ohren? Nee, muss es knacken. Festdrücken. Fest. Gut, stopp. So, das funktioniert schon mal nicht. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall schon mal eine Tubenventilationsstörung. Jawohl. Jetzt sagen Sie mal hi. Hä? Nochmal. Hä? Gut. Das war der Kehlkopf. Carsten S., Architekt. Ich glaube, dass es ein Hilferuf war, dass ich also diesen Hörsturz hatte. Der ist passiert in einer Situation, wo es mir nicht besonders gut ging. Meine damalige Partnerin war Schluss. Und ich habe mich auch sehr alleine gefühlt dadurch. Und das war vor einer Disco, war so viele Leute, aber trotzdem anonym. Und da bin ich einfach umgekippt, da war es vorbei. Das heißt umgekippt? Ich hatte einen Hörsturz, der richtig, das war so hart, dass ich bewusstlos geworden bin. Das war so kurzzeitig nur. Ich bin also dann relativ schnell wieder hochgekommen. Also waren viele Menschen drumherum? Waren viele Menschen drumherum, ja. Richtig. Wie haben die reagiert? Gar nicht. Die haben wahrscheinlich gesagt, ich bin betrunken oder sonst was. Und ich war mit einem Freund da und ja, ich habe ihm gesagt, dass ich eben kurzzeitig umgekippt bin, dass es mir also beschissen geht und dass ich eben ein Rauschen und ein Piepen im Ohr habe, dass er mich eben nach Hause bringen sollte. Da hat er erst mal gelacht. Ja, sicher, klar. Die Deutsche Tinnitusliga, eine große gemeinnützige Selbsthilfeorganisation, informiert. Von Ohrgeräuschen, in der Fachsprache Tinnitus genannt, sind über 10% der Erwachsenen leicht und 1% in einer lebensbeeinträchtigenden Weise schwer betroffen. Ohrgeräusche gab es schon in der Antike. Damals hielt man sie für Stimmen der Götter. Solche Geräusche können an einem oder an beiden Ohren oder auch mitten im Kopf auftreten. Ihre Lautstärke ist unterschiedlich. Quälend aber ist vor allem die Vorstellung und das Gefühl, diesen quälenden Hörphänomenen lebenslang und unentrinnbar ausgeliefert zu sein. Ich habe während einer Fußoperation, der ich ziemlich angstvoll entgegengesehen habe, habe ich nur bei örtlicher Betäubung offensichtlich einen Kreislaufabfall gehabt und anschließend, als ich aufstand, hatte ich ein starkes Geräusch im linken Ohr. Gisela H., Hausfrau. Und bin dann nach Hause und das Geräusch hat sich nicht verringert. Das war also so ein Rauschen und Dröhnen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich höre auf dem linken Ohr auch gar nichts mehr. Gar nichts. Hatten Sie da schon jemals diesen Ausdruck Tinnitus gehört? Nee. Hatte ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht werde ich jetzt verrückt oder irgend sowas. Weil dieses Geräusch Tag und Nacht da war. Machen Sie sich gleich selbst ein Bild davon, wie sich Ohrgeräusche anhören und stellen Sie sich vor, dass Sie sie ständig, vielleicht ein ganzes Leben lang hören müssen. Die jetzt folgenden Geräusche sind mit einem Synthesizer, wie ein Phantombild der Polizei, nach den Auskünften der Betroffenen nachgestellt worden. Hören Sie nun Ohrgeräusche. Wir danken Ihnen schon mal für Ihr Interesse und bitten um Ihre Unterstützung. Ihre Deutsche Tinnitusliga. Wir beginnen auf der rechten Seite. Wenn Sie ganz leise etwas hören, sagen Sie ja. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja, ich weiß nicht. Kommt noch mal ganz klingelt das Ohr oder ist es schon der Ton? Ja. Jetzt etwas tiefer. Ja. Ja. Können Sie das jetzt schlecht unterscheiden von Ihrem eigenen Ohrgeräusch? Dann mache ich mal jetzt die Töne, um die es geht, pulsierend. Hört es sich so ähnlich an wie das Rauschen? Ja, höher. Oder noch höher? Ja. Noch höher habe ich nicht. Das eigene noch da? Ich habe gemeint, es ist einfach der Kopf. Es fing an zu rauschen, es fing an zu dröhnen, als wenn ein Zug durch den Kopf fährt. Der Zug fuhr unablässig? Der fuhr unablässig. War es lauter als die Geräusche Ihrer Umgebung? Es war unvergleichlich lauter. Also wenn Sie jemand angesprochen hat in einem solchen Ton wie jetzt? Mich hat keiner angesprochen. Ich bin nirgendwo hingegangen. Ich war inzwischen so depressiv, dass ich mich ins Bett verkrochen habe. Ja, ich habe mich also richtig zurückgezogen. Und dieser Ton. Und wie war der? Das hohe D. Das hohe D. Das kann man nur auf der Geige spielen, man kann so ein Klavier anschlagen. Das ist einfach ein Dauerton, der mich seitdem begleitet. Das ist immer das hohe D geblieben. Immer das hohe D geblieben. Einfach gestrichen, ja. Also ich habe mir das Gefühl, es ist kurz vor umzukippen, würde ich das so... Das ist ein scharfer Ton. Ist ein scharfer Ton, ja. Wie alt sind Sie jetzt? 32. Das hat angefangen mit 19. Ja. Ich habe relativ früh angefangen, in Bands zu singen. In Kellern, viel Gitarren, lauten Becken, Schlagzeug, viel gekreischt, gesungen, geschrien. Alexander K., Abiturient. Ab einer bestimmten Lautstärke fängt man erst an, den Druck zu spüren. Haben mir Leute erzählt, ja, wenn man nicht aufpasst, hört man schlecht und dann brauchst du ein Hörgerät. Wann fängst du denn an, dir Sorgen zu machen? Also jetzt bin ich 20 und ich habe mit 15 oder so angefangen. Dunkel. Mhm. Ja, okay. Augen schön weit auflassen. Mhm. Augen aufmachen. Sie rutschen hoch und lassen den Kopf nach hinten überhängen. Sie kommen zu mir mit dem Körper. Ja. Weiter. So, okay. Gut, jetzt auf die linke Seite drehen. Okay. Und mit Schwung in die Sitzposition. Rechts gedreht lassen und nach hinten überhängen in Rechtslage. Hängen. Schnell hinten. Hängen lassen. Augen aufmachen. Mit rechts gedrehtem Kopf wieder zum Sitzen hochkommen. Also mein Vater war 78 Jahre ungefähr alt, als er einen Schlaganfall hatte. Und er klagte immer, dass er einen ganz heißen Kopf hat und Töne hört. Liane B., Malerin und Musikpädagogin. Und wir haben damals wirklich genauso wenig ernst genommen wie die Ärzte heute, wenn man Tinnitus hat, ne? Wie hat er denn die Töne beschrieben? Ich meine, gut, man hört... Er hat gesagt, er hört wui, wui, so hat einfach gemacht mit den Händen. Also es würde einfach wirklich etwas ein Kampf von irgendwelchen Geistern so in seinem Ohr stattfinden. Aber andere Leute meinten, dass er gerne bemitleidet wird. Das hat immer meine Schwester behauptet. Tinnitus war damals kein Thema, noch kein Thema, ne? Und jetzt in den letzten, 10 Jahren höre ich immer wieder, ich meine, in meiner Schule, das ist einfach ein kleines Kollegium von Lehrern, mindestens 5 Leute, die Tinnitus haben. Wir sind 25 Lehrer oder sowas. Das waren doch die Schnaken bei dir. Schnaken? So hat es angefangen. Ja, ich habe am Anfang Schnaken. Also Mücken. Ja. Die Schnaken, abends. Ja, ja. So fing es bei mir an. Und aber dann plötzlich, als ich in Berlin war, ne, da sagte Gina zu mir, das sind aber keine Mücken hier. Ich sage, ich höre Mücken immer. Ja. Und dann eben dieses Mückengeräusch hat sich in Tönen verwandelt langsam. Und eben diese Töne, die man immer wieder einfach ändern kann. Natürlich die Mücken gehört und du hast sie gehasst. Nee, ich kann jede Melodie, die ich möchte, kann ich praktisch in meinem Tinnitus umsetzen. Alles. Ja. Und ich habe ja lange versucht, den Ton so tief wie möglich zu schieben, um eben diese Frequenzen zu erreichen, die ich nicht mehr hören kann. Aber das schaffe ich nie. Dann plumpst wieder der Ton nach oben. Ja? Aha. Mittlerweile bin ich 52 und zum ersten Mal etwa mit 35 bin ich zum Arzt gegangen mit einer gewissen Klage über Hörverlust. Stephen B., Komponist. Ich war noch aktiver Orchestermusiker und habe Free Jazz gemacht und gewisse neue Musik auch gemacht, wo es manchmal sehr, sehr laut vorging. Es ist ja oft so, dass man sagt, na, mir klingen die Ohren, jemand denkt an mich, sagt man, ja, oder das Das kennt jeder, das Phänomen. Ja, als Musiker war es eigentlich sehr interessant, weil es war sehr pure Klänge manchmal. Ähnlich wie Sinustone, wie elektronisch generierte Klänge. Ein ganz purer Klang. Mhm. Sprich ein Einzelton. Sauberer Klang. Ein sauberer Ton, relativ hoch, manchmal im Verhältnis Quinten, Quarten und Oktaven, interessanterweise. Aha, das war eines Tages da. Ja, aber nicht nur diese beinahe angenehme musikalische Klänge, sondern unangenehme Geräusche gleichzeitig oder hinterher, manchmal mitten in der Nacht. Welche Art von Geräusch? Die Geräusche so wie am Meer, sagen wir so. Weiße Geräusch werden elektronische Musiker vielleicht damit sagen. White Noise. Weißes Rauschen. So, ja, genau. Man, ne? Wo alle Bandbreite scheinbar auf einmal vertreten sind. Häufig habe ich so ein Geräusch, was moduliert. In einem bestimmten Rhythmus. Und es klingt fast wie Sprechen. Es klingt fast wie eine menschliche Stimme. Und diese Stimme, die kommt und geht? Kommt und geht. Es kommt einmal im Monat oder so. Dann liege ich nachts im Bett und dann höre ich Stimmen. Nachts ist scheiße, ne? Ja. Ich nenne die Männchen die Stimmen. Oder weil ich die so höre, als wenn es Männchen sind. Die. Mir kommt es fast so vor, als wenn die unabhängig wären voneinander. Das linke und das rechte. Ich habe eine richtige Vorstellung, wie diese Männchen aussehen. Sie sind grünlich und silber. Und das sind viele kleine Männchen. Zwei oder drei. Ja, manche sind näher und manche sind entfernter. Und es hört sich fast an, als wenn die sich streiten würden. Und bei dem penetranten, hohen Fernsehgeräusch stelle ich mir eine Nadel vor, eine scharfe Nadel, die glänzt, eine silberne Nadel. Häufig. Jetzt gerade höre ich ihn. Jetzt gerade höre ich ihn. Wen? Den Tinnitus. Das Pfeifen. Das Pfeifen ist das Lauteste, das ist das Älteste und das Lauteste. Das ist der Veteran. Das Pfeifen ist immer da. Das Rauschen ist meistens da und die Stimmen, das Modulierte, kommt manchmal. Manchmal. Also die Stimmen, das erzähle ich nicht vielen. Das erzähle ich nicht vielen Leuten. Die meisten lachen drüber, finden das lustig, amüsant. Ich finde selber unterhaltsam. Ich finde selber unterhaltsam. Ja. Und kann man sich auch damit gut stellen, kann man sich auch anfreunden. Ja, mit dem Männchen. Ja. Wenn ich zuhöre oder kleine Päuschen entstehen, höre ich sofort. Diese Tonfolge. Es ist nicht wirklich eine Tonfolge, es ist eher ein stehender Klang. Ja. Es ist immer da. Und manchmal kommt ein zweiter Ton dazu, eine Quinte Tiefe in diesem Bau oder eine Quarte Höhe. Muss ich aber immer wieder anspielen, dass es wirklich bleibt. Ja, aber bei mir ist es ein Dauerverhältnis. Und manchmal dann kommt noch so was dazu. Dann habe ich diese reine Quinte. So. Mhm. Oder aber manchmal dieser Ton, was eigentlich ein Oktav ist, von dieser ersten Ton ausgehend eine Quinte Tiefe und von diesem zweiten Ton die Oktav höher, dass ich eben diese sehr reine Intervalle bekomme, häufig zu hören. Jetzt hast du nie solche Klartöne? Okay? Nee. Gott sei Dank. Ich bin froh. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja, man hat ja immer die Angst. Na gut, bisher ging es, aber ich habe das Gefühl, es ist mehr geworden. Ja, das ist das Problem. Du weißt, was Crescendo heißt. Ja. Das habe ich manchmal unwahrscheinlich deutlich. Einfach so ein ganz, ganz, ganz, ganz laut. Oder aus dem Nichts, wenn ich meine, dass ich Ruhe habe oder habe tatsächlich im Zimmer hier Ruhe, dann plötzlich ping. Symposion der Deutschen Tinnitusliga, Bad Meinberg. Kurhaus. Jetzt ist Hans Knör dran. Hans Knör, Sie kennen ihn alle, der Präsident der Deutschen Tinnitusliga. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke schon, dass von Bad Meinberg sehr wichtige Botschaften ausgehen. Und ich denke, dass es die Botschaft ist, fürchtet euch nicht vor dem Tinnitus, fürchtet euch nicht mehr. Er lebt ja nur von eurer Furcht. Ich bin ja auch selber sehr schwer betroffen und seit vielen Jahren. Und die Arbeit in der Tinnitusliga hat meinem Tinnitus eigentlich mehr geschadet. Wie fing das überhaupt an? Wie kamen Sie selbst dazu, sich so stark zu engagieren? Als ich selber mein Ohrgeräusch bekam, und das ist jetzt etwa 13, 14 Jahre her, gab es in Deutschland den Begriff Tinnitus überhaupt noch nicht. Deswegen bin ich auch erst hellwach geworden, nachdem ich viel Geld für Wunderheiler ausgegeben hatte. Ich habe dann auch meinen Beruf mit 58 Jahren verloren und auch meine familiäre Situation war sehr beeinträchtigt. Ich war auch alleine in meinem Haus, meine Frau konnte meinen Jammer nicht mehr ertragen. Ich habe tatsächlich also vor 12 Jahren ein Grad der Behinderung von 70% bekommen auf meine psychische Verfassung, das heißt nahe am Wahnsinn. Und ich stellte mir dann vor, dass also Hunderttausende von Menschen in der Bundesrepublik, so wie ich, herumirren und denken, in einem modernen Staat, in einem modernen Gesundheitswesen muss es doch für dieses kleine Geräusch auch irgendeine Hilfe geben. Aber was sich dann darstellte, war also wirklich eine Wüstenlandschaft. Es war einfach nichts da. Ich habe dann tatsächlich bei einem Treffen von 10 Betroffenen einen Verein gegründet. Das war 1986 und so sind wir von 3.500 oder 4.000 Mitgliedern jetzt auf 21.000 gewachsen. Und das hat mich natürlich innerlich und doch sehr verwandelt und sehr verändert, sodass ich heute nie mehr mit dem Knör, der ich vor 12 Jahren war, tauschen möchte. Nun freuen wir uns ganz besonders auf den Vortrag von Herrn Professor Zenner. Herr Professor Zenner ist Forscher und Arzt und als Innenohrforscher nicht nur in Deutschland eine Kapazität, die Entstehung von Ohrgeräuschen, Hypothesen und Modelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist Tinnitus? Es gibt bis heute keine Methode, mit der man objektiv bestimmen kann, ob jemand ein Ohrgeräusch hat. Dies hat naturgemäß auch zur Folge, dass wir auch nicht in der Lage sind, Tiere zu untersuchen, ob die nun ein Ohrgeräusch haben oder nicht. Und ich bin persönlich zutiefst davon überzeugt, dass es genauso wie es zahlreiche betroffene Menschen gibt, es naturgemäß auch zahlreiche betroffene Tiere geben muss, die Ohrgeräusche haben, aber wir können sie nicht identifizieren. Und wenn man in der Wissenschaft etwas nicht objektiv demonstrieren kann, dann fehlt einem auch der letzte Beweis. Ich habe gedacht, das ist nur noch Terror. Es ist nur noch Terror in mir. Und mein Mann war einigermaßen hilflos. Ich habe es auch nicht verstanden, was mit mir passiert, aber ich habe es gemerkt, was los ist und konnte eigentlich nicht raus. Ich kam ins Krankenhaus nach Großhadern, das ist das Riesenkrankenhaus in München. Und ich habe dann dort Infusionen bekommen. Man konnte eigentlich nichts dagegen machen. Ich kam, wenn es nach den meisten Ärzten oder deutschen Ärzten geht, auf jeden Fall zu spät. Ich habe Öhler gesagt, ja, ich habe aber dieses Piepen und dieses Rauschen im Ohr. Und er sagt, das wäre, der Kreislauf wäre eben ein bisschen runter und also überhaupt nicht drauf eingegangen. Wirklich, ja. es ist wirklich so. Und dann bin ich zu einem anderen Arzt. Und der hat mich auch untersucht komplett und er hat gesagt, Sie sind gesund, was wollen Sie eigentlich von mir? Ärztliche Hilfe war halt nicht da. Die haben das also überhaupt, ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her. 13 Jahre, ja. Und es hat also bestimmt 4-5 Jahre gedauert, bevor ich einen Arzt gefunden habe, der das therapiert hat oder versucht hat, noch zu therapieren. Das ist also, das war ein Psychologe, der das dann, die normalen Ärzte in Anführungsstrichen, die haben gesagt, körperlich ist alles okay. Die haben alles getestet, eben das Gleichgewichtssystem und alles gemessen und es war alles völlig normal. Ja, ja, das kenne ich. Es ist auch schwierig, das ist ja nicht festzustellen. Du kannst keineswegs feststellen, wie laut das ist. Hm. Ja, man kann nicht sagen, hör mal. Aber die Ärzte sind ja Schlappschwänze, die wissen sowieso nie etwas und haben keine Fantasie. Da habe ich auch keine Lust, einfach mich damit mehr, einfach mit Leuten drüber zu sprechen, also mit professionellen Leuten. Wenn Sie mir das nicht glauben, wie soll ich sonst beweisen? Zunächst einmal kann man sich sehr leicht vorstellen, dass ein Ohrgeräusch bei dem Mechanismus entsteht, der die Wanderwelle in ein körpereigenes Signal überträgt. Wie so eine Telefonleitung elektrisch ein Signal weitergibt, so ganz entfernt vergleichbar wird auch das Signal vom Ohr zum Gehirn gegeben. Also braucht man einen Umschaltmechanismus. Das sind die Sinneszellen. Die Sinneszellen machen dies an ihrem oberen Ende. Wenn hier mein Unterarm eine solche Sinneszelle sei, dann besitzen die am oberen Ende Sinneshärchen. Und diese Sinneshärchen, die müssen ausgelenkt werden, damit man hört. Und dabei kann es zu Funktionsstörungen kommen. Normalerweise, wenn ein solches Sinneshärchen umgelenkt wird, dann öffnet sich an der Spitze der Sinneshärchen, öffnen sich Poren. Der Fachausdruck sind Ionenkanäle. Und es treten dann elektrisch geladene Teilchen durch diese Pore ein. Und die Folge ist, dass im Inneren der Zelle sich die elektrischen Eigenschaften ändern. Und die Änderung der elektrischen Eigenschaft ist beim normalen Hörvorgang das Signal. Nun kann man sich sehr leicht vorstellen, dass diese Pore nicht wie beim normalen Hörvorgang, wenn ich die wieder gerade stelle, zugeht, sondern dass sie aufbleibt. Und die Folge ist, dass ununterbrochen die geladenen Teilchen, das sind genau genommen Kaliumionen, dass diese geladenen Teilchen ständig einströmen. Und die Folge ist, dass es ständig zu einer Erregung, ständig zu einem Signal in dieser Hörsinneszelle kommt. Und dieses ständige Signal wird natürlich an das Gehirn weitergegeben. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass diese Härchen, die hier oben normalerweise ganz steif sind, dass die weich werden. Sie besitzen normalerweise ein Skelett. Eine sehr wichtige Bedingung, unter der das Skelett weich wird, ist Lärm. Gut, also vom Hörtest her sage ich mal in Ordnung. Was haben wir hier? Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Hier ist, ja. Also summa summarum. Ja. Im Wesentlichen Normalbefund. Ja, das ist ja das Schlimme, bei dem Tinnitus eben. Ne? Und dann geht es eben los. Das heißt, man findet nichts, der Patient hat ein Problem. Tja. So, jetzt haben wir das Untersuchungsergebnis der Hirnstammpotenziale der Hörbahnen. Das ist auf der einen Seite erfreulich, dass das unauffällig ist. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass jetzt so ein kleiner Knick ist in der Diagnostik, wo wir jetzt nicht mehr weiter wissen. Da hört auch die Apparatemedizin in unserer westlichen Welt und Kultur auf. Ich sage immer, wer heilt, hat recht. Ja? Egal, ob das Schulmedizin ist oder nicht. Es kommt immer darauf an, dass es einem besser geht. Gedanklich eine Verbindungslinie herstellen zwischen Ohr, ja, durch den hinteren Rachen, durch die Luftröhre, hinterm ganzen Brustbein lang, in oberen Bauch, durch die Hüftgelenke, hier zu den Kniegelenken, an denen diese Schwingungen entlang fließen dürfen, sodass sie innerlich das Kniegelenk mit den Mittelohren verbinden. Und wenn Sie Lust haben, können Sie einen eigenen Ton dazu singen. Thank you. drückt sich was aus, was der Säugling auf dem Weg raus aus dem Mutterleib schon mal erlebt hat. Nämlich eine Wahnsinnsenge im Bauch und nicht raus können. Dann kommt er nicht raus mit dem Tinnitus. Aber es ist einfach die Erfahrung, dass ganz häufig dieses Geräusch auftritt in Krisensituationen, die eine extreme emotionale Enge, ob das jemand seinen Job verliert, seine Frau verliert. Also wie ein verzögerter Schrei. Ja. Und das ist so ein Abwerfen von Überdruck. Es ist zu viel. Eigentlich schreit sozusagen das Ohr oder der Körper, es ist zu viel. Ja? Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wenn morgen in der Bild-Zeitung steht, in Bad Meinberg wächst ein Gras, welches man kniend einnehmen muss, dann ist der Tinnitus besser. Bin ich sicher, übermorgen werden busseweise die Patienten nach Bad Meinberg pilgern, um dieses Gras kniend einzunehmen. Hier wird viel, viel Unsinn in unserer Republik mit der Tinnitustherapie gemacht. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass es einer wagt, darüber zu sprechen. Therapie Wildwuchs und die Grenzen des Maschinenmodells des Menschen. Herr Kollege Sprenger, wir sind gespannt. Ja. Es sind tatsächlich jede Woche 2 bis 3 Methoden, die von sich behaupten, sie seien völlig neu. Aber wenn man mal die Fakten sich anschaut, was das eigentlich wirklich bedeutet, dann muss man sich klar machen, dass heute in Deutschland etwa 1000 sogenannte alternativtherapeutische Methoden angeboten werden. Der Jahresumsatz dieses Bereichs wird auf 18 Milliarden Mark beziffert. In der Regel verfügen die alternativen, sogenannten alternativen Therapiemethoden über ein atemberaubendes Indikationsspektrum. Von der Akne bis zum Krebs, von der Depression bis zum Tinnitus wird alles mit einer Methode behandelt. Sie finden die antike Vier-Säfte-Lehre, Sie finden natürlich den Einfluss der Sterne, Sie finden magische Vorstellungen, Sie finden schamanistische Vorstellungen. Es ist so, dass dort, wo die einen ihren blinden Fleck haben, nämlich die Schulmediziner, automatisch die anderen auftauchen. Beim Bedürfnis des Patienten, nicht als defekte Maschine gesehen zu werden, sondern als ganzer Mensch, mit dem Bedürfnis, einem Heiler vertrauen zu wollen und auch mit dem Bedürfnis nach Irrationalem zum Beispiel. Die naturwissenschaftliche Entwicklung führte zu einer gewaltigen Unterschätzung der irrationalen Aspekte des Lebens. Die Tendenz dieser Form von Schulmedizin zur mechanistischen Vereinfachung wird immer dann fatal, wenn die Zusammenhänge hochkomplex sind, wie zum Beispiel beim Tinnitus. Also es ist also Entspannungsmusik. Das ist eine ganz spezielle Art von Musik. Eine schöne Musik, hat 60 Schläge pro Minute, also so ähnlich jetzt wie der Pulsschlag und der Herzschlag, wenn sie im Zustand der Entspannung sind. Jede Krankheit, also auch Tinnitus, ist ja stressbedingt. Und wenn Sie entspannen und den Stress dadurch abbauen, dann haben Sie schon einen Weg gefunden, ein Mittel gefunden, sagen wir mal, den Tinnitus insgesamt auch schon etwas zu bekämpfen. Er geht natürlich nicht weg, aber man, er ist halt nicht mehr so heftig. Ja, was ich jetzt hier im Hintergrund höre, das ist das Meer. Ja. Der meistverkaufte Titel. Im Schnitt verkaufe ich das, also 40% vom Umsatz sind durchs Meer. Das Meer. Ja. Ja. Dann wird dieses Gerät dazu verwendet, sein Heimtherapiegerät kurz neu zu programmieren, um auf die neuen Bedingungen einzugehen. Dann geht der Patient wieder nach Hause, koppelt sein Gerät wieder an seine CD-Anlage an und hört dann wieder möglichst täglich eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde, je nach CD-Länge, seine ihm angenehme klassische Musik. Es kann Vivaldi, Bach, was eben als standardklassische Musik eben verfügbar ist. Dürfte ich hier mal rein? Ne? Natürlich. Eine weitere Möglichkeit kann nun auftreten, wenn das Signal von der Hörsinneszelle zum Hörnerven weitergegeben wird. Wir nennen diesen Vorgang Transformation. Dabei spielt ein sogenannter Botenstoff eine Rolle. Die Hörsinneszellen haben das Signal zunächst mal elektrisch umgewandelt, aber sie geben es mithilfe eines Botenstoffes an den Hörnerven weiter. Und dort wird es erneut in ein elektrisches Signal umgewandelt. Also ein bisschen kompliziert, wie die Natur das macht. Erst elektrisch, dann Botenstoff, dann wieder elektrisch. Und innerhalb des Gehirns geht es so weiter. Dann kommt wieder ein Botenstoff, dann kommt wieder was Elektrisches. Also immer wieder ein Wechsel zwischen diesen. Und zwar kann Folgendes passieren. Der Botenstoff, wenn er von der Sinneszelle freigegeben wird, der dockt an der Hörnervenzelle an einem sogenannten Rezeptor an. Und die Folge ist, dass jetzt die Hörnervenzelle eingeschaltet wird und das Signal weitergibt. Und dabei kann es passieren, dass man vorübergehend zu viel von dem Botenstoff anbietet. Und die Folge ist, dass dadurch in der Hörnervenzelle eine weitere Struktur, ein sogenannter NMDA-Rezeptor, der normalerweise ruhig ist, eingeschaltet wird. Und die Folge davon ist, dass geladene Teilchen, sogenannte Calciumionen, in den Hörnerven eindringen. Und diese Calciumionen tun das in einem solchen Ausmaß, dass sie die Hörnervenzelle sehr stark schädigen können. Und gleichzeitig, diese Calciumionen sind geladene Teilchen, ändern sie die elektrische Eigenschaft des Hörnerven. Und die Veränderung der elektrischen Eigenschaft ist nun leider ein Signal, welches dann vom Gehirn verstanden wird, und zwar als Ohrgeräusch. Einen Hörsturz hatte ich im Dezember jetzt, als ich Medea machte von Christa Wolf in Hamburg. Und das war also sehr mühsam. Ich musste ständig auf die elektrische Aussteuerung gucken. Aber es ging. Also Beethoven hat ja auch komponiert. Jörg J., Hörspielleiter und Regisseur. Und seitdem ist dieser Ton ein Zwitschern von 50 oder 100 Vogelstimmen im Käfig. Jetzt im Moment, wo wir davon sprechen, kommt der Ton wieder, sagt er wieder Grüß Gott, also meldet er sich. Nein, ich habe natürlich meine Ängste. Oh Gott, wie geht das? Wird der Ton stärker, wenn ich in das elektronische Studio komme? Aber damit muss ich leben. Also ich kann damit nicht aufhören. Die Arbeit gehört noch zu mir und ich werde sehen, ob es geht. Also ich mache nicht mehr Pläne auf lange Zeit und spekuliere. Und ich gehe zu einer chinesischen Ärztin, Frau Wu, und die hilft mir. Also. Und das ist eben klassische chinesische Akupunktur. Gut, darf ich noch mal Ihre Zunge gucken? Haben Sie auch Schlafstörungen zuständig? Nein, ist in, so in Ordnung, ja. Und Appetit ist auch in Ordnung? Mhm. Okay, dann würde ich nochmal fragen, ob manche Zeit zuständig sind Sie innere Unruhe oder Ich bin immer innerlich ein bisschen unruhig. Und arbeitet zu viele und auch Stress, muss es schneller, muss es so, aber kann sie nicht so machen. Ja. Oder sagt. Es war so. Beruflich. Ja. Sehr starker Stress. Ja. Diese Tinnitus ist ein schwer zu behandeln Symptom, sagen wir. Jedenfalls sollen wir versuchen. Also das Sie versprechen haben, keine Wunder. Naja, das ist jedenfalls keine Wunder, ja. Also, sei wo denn lieber zu Tini war. Wo zu Tini nachher schon keiner kann. Ganzen Körper ist eine Yin-Yang-Einheit. Damit Harmonie ganzen Körper. Aha. Ja. Ursausen nach unserer Medizin, wie sagte, die Nieren öffnen sich in die Ohren. Ja. Die Nieren öffnen sich in die Ohren. Ohren. Ja. Wie soll man das verstehen? Nach unserer Medizin, jede Organe hatte auch jede mit anderen Organen Verbindung. Ja. Die Nieren mit der Blaseorgane als eine Partner und zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Mhm. Aber die beiden zusammenarbeiten, natürlich Verbindung auch andere Organe, zum Beispiel Verbindung Ohren. Wie gesagt, wenn man Nierenfunktion Störung, ja. Dann kommt auch Ohrenprobleme. Aha. Ja. Das sieht sehr. Geht so. Geht sehr. Ja, schade. Mhm. Aber es ist relativ intensiv, ja. Ja. Nicht nur gegen Ursausen, sondern muss deinen ganzen Körper, ja. Eine Halt, das ist die Tinnituspunkt, weil dieser Punkt ist ein guter Erfahrungspunkt. Ich komme gleich wieder, ja, dann erkläre ich nochmal. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat gesagt, dass ich jetzt also mich damit abfinden müsste, dass ich damit leben müsste und dass man da gar nichts weiter machen könnte. Holger K., Toningenieur beim Rundfunk. Habe ich ihm erklärt, also nochmal erklärt, was ich beruflich mache, dass ich meine Ohren brauche, ansonsten könnte ich auf Frührente gehen. Und dann hat er mir gesagt, ja gut, wir können probieren, eine hyperbare Sauerstofftherapie zu machen. Das heißt, dass man in einer Eisenkammer, in einer Druckkammer, einem erhöhten Umgebungsdruck ausgesetzt wird und durch eine Maske reinen Sauerstoff atmet. Der Druck soll dazu dienen, dass der Sauerstoff besser vom Körper aufgenommen wird. Mhm. Und dann waren mir 10 Sitzungen verschrieben. 10 Sitzungen a einer Stunde. Wir waren immer so 4, 5 Personen in der Kammer. Man sitzt nebeneinander auf Bänken, kommt sich vor wie in einem kleinen U-Boot, weil es ist wirklich eine Stahlröhre, die also richtig so mit Schleusentüren luftdicht verschlossen wird, nur kleine Bullaugen. Und dann wird der Druck in dieser Kammer erhöht, dann setzt man diese Masken auf. Und die erste Woche ist überhaupt nichts passiert. Und hat sich dann im Laufe der zweiten Woche kontinuierlich verbessert und war, glaube ich, bei der vorletzten Sitzung oder schon so, war es schon weg. In den angelsächsischen Ländern gibt es die Akutbehandlung nicht, die wir in Deutschland haben. Das heißt, in Deutschland wird ein Tinnitus-Betroffener mit der Verdachtsdiagnose durch Blutungsstörungen im Innenohr versehen. Und das geht relativ schnell, muss auch relativ schnell vor sich gehen. Und diese Verdachtsdiagnose bedingt schon seit vielen Jahren, dass man versucht, diese Durchblutungsstörungen durch Infusionen, allerdings auch durch die hyperbare Sauerstofftherapie in einer Druckkammer, wieder zu beheben. Ja, warum man in Deutschland diese Infusionsbehandlung macht? Man hat sich bisher nicht getraut, in Deutschland aus ethischen Gründen mal einen Versuch zu machen, eine Gruppe nicht zu behandeln und eine Gruppe zu behandeln. Das fand man also unethisch, eine Patientengruppe nicht zu behandeln. Nicht? Es gibt Versuche woanders, wo man gesagt hat, na ja, also so ein großer Unterschied ist wahrscheinlich gar nicht zwischen nicht behandeln oder behandeln. Dem müsste man noch weiter nachgehen. Die Nachricht, die Message, die ich Ihnen hier heute hinterlassen möchte, ist, dass es eine große Vielfalt von Funktionsstörungen gibt. Und jede einzelne dieser Funktionsstörungen kann ein Ohrgeräusch machen. Für jede einzelne dieser Funktionsstörungen sollten wir in der Zukunft ein diagnostisches Hilfsmittel haben. Und das ist das, was Forschung in der Zukunft hoffentlich noch leisten wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was ich gelernt als Mensch habe, und das kommt von der Lehre Buddhas, ist, dass Tod, Krankheit, Schmerzen, Verlust und so weiter können wir nicht vermeiden. Aber wie wir mit umgehen, das ist die Frage. Reverend Raja, Ex-Mönch und Verhaltenstherapeut. Vor 7 Jahren habe ich Tinnitus bekommen. Wodurch? Das ist diagnostiziert durch die Halswirbelsäule. Dann habe ich einfach gesagt, was ist das alles, was du gelernt hast in Sri Lanka? Wie können die Leute mit ihrem Tinnitus leben? Okay, durch die Übungen von Buddhismus. Auf diese Weise lernt man die Nichtbeurteilung. Tinnitus ist sicher nicht gut. Niemand würde das denken, aber viele denken, das ist schlecht. Wenn ich denke, das ist schlecht, ich bin im Kampf. Was macht Kampf? Kampf macht Stress. Was macht Stress? Noch mehr Tinnitus. Also mit dem Tinnitus gewaltlos umgehen. Wenn Sie mit einer Gegner kämpfen, dann sind Sie in seinem Kraftfeld gefangen. Verstehen Sie? Dieser Gedanke kommt aus Aikido. Kennen Sie Aikido? Dieser gewaltlosige Kampfsport von den Japanern. Habe ich selber gemacht, aber leider mit meiner Halswirbelsäule darf ich das nicht mehr machen. Wenn man mit Tinnitus kämpft, hat man noch mehr Tinnitus. Man ist gefangen in Tinnitus. Also, der Weg liegt in der Übung. Ich kann das beeinflussen, ja. Ja, kann Wie ich. Wie machen Sie das? Ich konzentriere mich auf mich selber, auf mein Inneres. Und da ich diesen Ton inzwischen als einen Teil von mir ansehe, kann ich ihn dadurch beeinflussen und kann ihn also, sagen wir, beruhigen. So kann man das vielleicht sagen. Mhm. Mhm. Das geht also ruckzuck geht das inzwischen. Das dauert also keine 5 Minuten mehr, dann habe ich das runtergefahren. Ja. Das heißt, Sie leiden in diesem Sinn nicht mehr drunter? Doch, manchmal schon, ja. Manchmal wünsche ich mir Stille. Ja. Ich habe mal während des Studiums noch bei uns in der WG in der Küche gestanden und auf einmal war es weg. Auf einen Schlag war es weg. Ich war also richtig erschrocken und 5 Sekunden später war es wieder da. Aber diese 5 Sekunden Stille, die waren also völlig irre. Da denke ich heute noch dran, diese 5 Sekunden Stille, die ich zwischendurch hatte. Das war also völlig verrückt. Und dann kam es wieder. Ja. Und deswegen, das ist Stille ist was sehr Schönes. Ich habe mich dann entschlossen, in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Ich war dort 4,5 Wochen genau. Und man hat mit Gesprächen allein und auch in der Gruppe versucht, Abstand zu schaffen. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich bin im Löwenkäfig mit diesem Geräusch und jetzt stand ich vor dem Löwenkäfig, so ungefähr, vor den Gittern. Und das Geräusch war da drin und ich war davor. Das Geräusch begann vor 4 Jahren und heute ist es so, dass ich es inzwischen so umgedacht habe, dass ich zu diesem Geräusch, was sehr viel geringer geworden ist, das heißt, ich achte kaum darauf, habe ich eine Melodie in dieses Ohr reingehört oder umgewandelt und mit der kann ich kommunizieren, mit dieser Melodie. Das heißt, ich finde sie ganz lustig. Was heißt eine Melodie? Das sind eigentlich, glaube ich, nur 5 Töne. Es geht immer so la la la la la la la la la la la la la la la la. Andauernd. Das ist ganz leise und es ist eigentlich so eine gewisse Zärtlichkeit darin. Der Zug fährt noch. Nein, der Zug fährt nicht mehr. Es ist inzwischen ein leises Moped. Es ist überhaupt nicht mehr so aggressiv, dass ich mir was antun würde. Das ist es nicht mehr. Ja, ich lebe etwas gelassener. Und es gibt auch heute Tage, wo ich denke, ich halte es nicht aus. Aber diese Tage gehen auch wieder vorbei. Egal, was ich mache, werde ich auf jeden Fall, glaube ich, noch viel Musik machen. Im weiteren Leben. Das, worum ich mir Sorgen mache, ist, wie das in 20 Jahren ist. Wie mein Gehör mit 40 ist. Jetzt, so wie es jetzt ist, damit kann ich gerade leben. Also es ist schon laut. Und ich bin auch der Meinung, dass ich den lautesten habe von den Leuten, die bei mir in der Band sind. Also Schlagzeuger hat auch einen Tinnitus. Ja. Also drei in der Band. Ja. Von wie vielen? Fünf? Ja, drei von fünf. Also noch kann ich damit leben. Noch springe ich nicht aus dem Fenster oder so. Aber ich denke mal, wenn er jetzt so zunimmt, wie er in den letzten Jahren zugenommen hat, dann ist er in spätestens 10 Jahren lauter als jedes Rockkonzert, wo ich bis jetzt war. Es ist ein Teil meines Daseins mittlerweile. Es ist nicht wie ein Freund, aber es ist ein Erscheinung, wie ich Hunger habe. Mhm. Aber was machst du dann nachts, wenn das so stark ist? Ach, ich ignoriere es. Manchmal spiele ich aber damit, manchmal dann komponiere ich oder denke ich Melodien noch drumherum um dieses gewisse Intervall. Oder wie es ist, eben erscheint. Also manche Leute reagieren panischer als andere. Aber es ändert auch nichts, wie laut er ist oder es zählt, welchen Effekt es auf einen hat. Der kann noch so laut sein, wenn man damit klarkommt, das ist, denke ich, auch okay. Man kann nicht da sitzen und passiv sein. Man ist gezwungen, aktiv zu sein und aktiv das Ding in den Griff zu kriegen. Sonst geht es nicht. Wenn es aufhört, ich glaube, im ersten Moment würde mir was fehlen. Haben Sie denn seit dieser Zeit irgendeine Form der Therapie gemacht? Hat das irgendwas erbracht? Es hat nichts gebracht. Also dieses Ohrgeräusch? Es war von Anfang an so und es ist so geblieben. Mhm. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Auf NDR 4 hörten Sie ein Feature von Helmut Kopetzky, produziert vom SFB, dem NDR und dem Bayerischen Rundfunk. NDR 4 Nachrichten. Uhr, Eltville. Am zweiten Tag ihres Treffens haben die EU-Außenminister Beratungen über die Agenda 2000 aufgenommen. Schwerpunktthema ist die Agrarpolitik. Die Landwirtschaftsminister hatten sich am vergangenen Donnerstag auf einen Kompromiss zur Reform des europäischen Agrarmarktes geeinigt. Damit wurde eine wichtige Hürde für die Verabschiedung des Reformpaketes in knapp 2 Wochen genommen. Die Agenda 2000 regelt die Ausgaben der EU bis 2006 und soll die Union auf ihre Erweiterung vorbereiten. Deutschland drängt bei den Verhandlungen auf eine gerechtere Lastenverteilung. Paris. Die Vorzeichen für die Kosovo-Friedensgespräche stehen schlecht. Nach Meinung von Beobachtern gibt es wenig Hoffnung auf ein Abkommen. Die kosovo-albanische Untergrundarmee UCK hat nach Angaben von NATO-Generalsekretär Solana zwar in Aussicht gestellt, sie werde den internationalen Friedensplan für die Krisenprovinz unterschreiben. Die jugoslawische Führung lehnt es jedoch weiterhin ab, eine von der NATO geführte Friedenstruppe ins Land zu lassen. Bundesaußenminister Fischer sagte nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen, die internationale Gemeinschaft bestehe auf einer Stationierung von NATO-Soldaten. Die Kette der Gewalt im Kosovo reißt indessen nicht ab. Gestern kamen mindestens 6 Menschen bei 3 Anschlägen ums Leben, 63 wurden verletzt. Bonn. Im Bundestag soll ein neuer Anlauf für ein Gesetz zum Schutz von Nichtrauchern unternommen werden. Abgeordnete aller Parteien arbeiten derzeit fraktionsübergreifend an einer entsprechenden Initiative, berichtet Bild am Sonntag. Danach sollen Nichtraucher grundsätzlich Anspruch auf einen rauchfreien Arbeitsplatz erhalten. Außerdem soll ein Rauchverbot in öffentlichen Warteräumen, Verkehrsmitteln, Behörden und Krankenhäusern festgelegt werden. Die Initiatoren des Anti-Raucher-Gesetzes wollen auch durchsetzen, dass künftig nur noch Zigarettenautomaten mit Kindersicherung aufgestellt werden. London. Die britische Regierung will der angeschlagenen BMW-Tochter Rover mit staatlicher Hilfe unter die Arme greifen. Nach britischen Presseberichten sagte sie dem Unternehmen etwa 450 bis 600 Millionen Mark zu. Bereits am kommenden Donnerstag werde die BMW-Spitze in München entscheiden, ob das Geld ausreicht, um das größte Rover-Werk in Longbridge bei Birmingham zu retten. Dort sollen den Berichten zufolge als Konkurrenz für den VW Golf die Nachfolgemodelle für den Rover 200 und 400 gebaut werden. Die Alternative zu Longbridge wäre der Bau einer neuen Fabrik in Ungarn. Isenbüttel. Der Fall der grausam zugerichteten Leiche aus dem Elbe-Seitenkanal scheint abgeschlossen. Eine Richterin erließ Haftbefehl gegen einen 39 Jahre alten Mann aus Celle. Er hat gestanden, die 59 Jahre alte Frau aus Celle getötet und zerstückelt zu haben. Der angelernte Schlachter war Freitagabend festgenommen worden. Die Polizei ermittelt jetzt, ob er auch für weitere Morde verantwortlich ist. Kiel. Das Fährschiff Apollo ist gestern Abend vor der dänischen Insel Langeland kurzzeitig auf Grund gelaufen. Dabei entstand im Rumpf ein Leck. Das Schiff konnte aber seine Fahrt nach Kiel fortsetzen. Dort wurden der Maschinenraum und ein Tank leergepumpt. Das Ausmaß der Schäden soll heute genauer untersucht werden. Die Apollo verkehrt auf der Strecke von Kiel nach Bagenkop auf Langeland. Indian Wells. Steffi Graf hat einen weiteren Titel ihrer Karriere verpasst. Die Brühlerin unterlag im Finale des Tennisturniers in Indian Wells der 12 Jahre jüngeren Amerikanerin Serena Williams mit 3:6, 6:3 und 5:7. New York. Die Schwergewichtsweltmeister im Boxen Evander Holyfield und Lennox Lewis haben ihren Kampf nach 12 Runden unentschieden beendet. Damit bleiben beide Sportler Titelträger in den jeweiligen Boxverbänden. Das Ziel des Kampfes, für die drei Verbände einen gemeinsamen Titelträger zu ermitteln, wurde verfehlt. Das Wetter. Ein Tiefausläufer bringt neue Wolken und nach Osten zu gelegentlich Regen. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Morgen bleibt es im Osten noch stark bewölkt mit etwas Sprühregen. Im Westen ist es nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Tagestemperaturen zwischen 11 Grad im südlichen Niedersachsen und 5 Grad an der Ostsee. In der Nacht Tiefstwerte 3 bis 0 Grad. Die Windvorhersage bis morgen Abend für die Deutsche Bucht. Westliche Winde um 3. Langsam süddrehend, westliche und südliche Ostsee, Ost bis Südost um 4, vorübergehend umlaufend. Das waren die Nachrichten. NDR 4 Echo der Welt. Guten Tag, hier ist das Auslandsmagazin auf NDR 4 mit Hans Kirchmann im Studio und heute mit 4 Schauplätzen, 4 Städten. Nairobi, Marseille, Salt Lake City und Tokio. Die Armut des Landes, der Zerfall der Familien in Kenia, allein in Nairobi zählt man über 60.000 Straßenkinder. Glühende Sonne, Paraden, ein monatelanger Karneval, die Hafenstadt Marseille wird 2600 Jahre alt. Salt Lake City ist wieder ein Thema für das IOC. Die Mormonen jedoch haben ein besseres Bild von Utah. Und Regen.